Kundgabe 4823. Empfangen durch Bertha Dudder am 25.01.1950. Zweck der Schöpfung. Wiedereinzeugung in Materie. Ein überaus weiser Schöpfer war am Werk, als das gefallene Geistige sich in äußerster Gottferne befand und sich selbst jeden Rückweg zu ihm abgeschnitten hatte durch die schwerste Sünde, durch das Verschmähen seiner Liebekraft in Hochmut und Herrschgier. Die unendliche Liebe Gottes sann auf Mittel und Wege, dieses sündig gewordene Geistige wieder zu sich zurückzuleiten. Und seine Weisheit erkannte einen Weg für erfolgreich. Den Gang durch die gesamte Schöpfung, durch Formen, die einander dienen mussten und so den Zweck erfüllten, der ihnen gesetzt war. Seine Liebe und Weisheit formte also aus seiner Kraft Außenhüllen für das gefallene Geistige, die es zu dienender Tätigkeit anregen sollten, und diese Schöpfungswerke waren bestimmt, eine stufenweise Aufwärtsentwicklung zu Wege zu bringen, indem das Geistige darin gewissermaßen im Musszustand dienen konnte und dadurch die Entfernung von Gott mehr und mehr verringerte. Diese Formen, also göttliche Schöpfungswerke, sind so vielseitig, dass sie jegliches unreife Geistige bergen können, also durch ihr natürliches Werden und Vergehen auch die verschiedensten geistigen Wesenheiten aufnehmen und wieder freigeben können, bis diese Wesenheiten einen bestimmten Reifegrad erreicht haben. Der göttliche Schöpfer ersah alle Möglichkeiten eines Ausreifungsprozesses. Und darum ist auch die Schöpfung so vielseitig und umfasst Schöpfungswerke in allen Reifegraden. Doch ihm allein ist es ersichtlich, welchen Erfolg das Geistige verzeichnen kann. Er allein weiß um die vielen Stationen, die es durchwandeln muss, bis es zum Stadium des freien Willens als Mensch gelangt. Er bestimmt die Zeitdauer jeglicher Schöpfung. Er bestimmt eines jeden Werkes Tätigkeit. Und er allein erkennt den Grad der Reife, der dann die Verkörperung als Mensch ermöglicht. Er ersah aber auch die negativen Erfolge. Er sah das Geistige, das schon fast in seiner Nähe war, wieder zurücksinken in die Tiefe, weil es über den freien Willen verfügte, den Gott achtet und den das Wesen aber erneut missbraucht. Seine Schöpfungen bezeugen unübertreffliche Weisheit. Also es sind Wege der Entwicklung zu gehen, die einen sicheren Erfolg garantieren könnten. Doch er lässt dem Menschen vollste Freiheit. Er zwingt ihn nicht, ihn anzuerkennen und sich ihm unterzuordnen, wie er aber auch nicht das Wesen völlig seinem Gegner überlässt, sondern ständig bemüht ist, ihm emporzuhelfen, auf dass es selig werde. Gottes unendliche Liebe und unübertreffliche Weisheit erkennt und schafft wohl alle Möglichkeiten zur Vollendung des Geistigen. Doch der freie Wille ist ausschlaggebend, ob die Aufwärtsentwicklung im Stadium als Mensch vor sich geht oder das Geistige im Widerstand verharrt und wieder erneut in die Tiefe sinkt und den Entwicklungsgang von Neuem beginnen muss. Die Wiedereinzeugung in die feste Materie geht nur dann vor sich, wenn eine Schöpfungsperiode ihren Abschluss gefunden hat. Wenn also sämtliche Schöpfungen das Geistige freigeben, sie zu diesem Zweck durch Gottes Willen aufgelöst werden, was Zerstörung des Schöpfungswerkes bedeutet, wo die Aufwärtsentwicklung begonnen hat. Gottes Weisheit und Liebe lässet wieder neue Schöpfungen entstehen, die wieder durch die ihnen zugewiesene Bestimmung geeignet sind, dem in ihnen gebundenen Geistigen zur Höherentwicklung zu verhelfen. Dann wird der unterbrochene Entwicklungsgang fortgesetzt, wieder mit dem gleichen Ziel, dem Stadium des freien Willens als Mensch, wo die Vollendung oder erneuter Abfall stattfinden kann, weil die Liebe Gottes wieder an das Wesen herantritt und angenommen oder auch abgewiesen werden kann. Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, und mit unendlicher Langmut und Geduld betreut er die Wesen. Und wenn unzählige Entwicklungsphasen nötig sind, so ein Wesen besonders hartnäckig im Widerstand zu ihm verharrt. Er gibt ihm immer wieder neue Möglichkeiten, bis es endlich sein Ziel erreicht hat, bis es zurückgefunden hat zu dem, von dem es einst seinen Ausgang nahm. Amen.